Donnerwald um Mitternacht. Ein Pionier stand auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt Grüße ihm aus fernem Heimatland. Und mit dem Spaten in der Hand, der vorne in dem Graben stand, mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb, ob er sie wohl noch einmal wieder sieht. Der Infant Ritt steht auf der Wacht, denkt an die Heimat still und sacht. Im Sturme kommt er an den Feind, mit Hurra nehmen sie die Stellung ein. Argonnerwald, Argonnerwald, zum stillen Friedhof wirst du bald. In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut.